Erster Gott spricht über die Ammoniter. Hat Israel keine Kinder mehr? Warum nehmen andere das Land weg? Zweiter Gott sagt, die Stadt Rabba wird bald zerstört. Israel bekommt sein Land dann wieder zurück. Dritter, die Menschen in Hesbon weinen laut. Ihr Gott Milkom wird nun weggebracht. Vierter, warum seid ihr so stolz? Ihr denkt, unser Geld rettet uns. Fünfter Gott bringt Angst über euch. Alle laufen weg. Keiner hilft den Menschen. Sechster, später bringt Gott die Gefangenen wieder nach Hause. Siebter Gott spricht über Edom. Gibt es keine klugen Leute mehr? Ist ihr Wissen weg? Achter, lauft schnell weg. Versteckt euch tief. Gott bestraft das Volk von Esau. Neunter, Erntehelfer lassen Reste da. Diebe nehmen nur, was sie brauchen. Zehnter, aber Gott nimmt alles weg. Esau kann sich nicht verstecken. Seine Familie stirbt. Elfter, lass deine Kinder bei mir. Ich helfe den Witwen. Zwölfter, Gott sagt, alle müssen die Strafe trinken. Auch du wirst bestraft. Dreizehnter, Gott verspricht, die Stadt Bozra wird leer sein. Alle Städte gehen kaputt. 14. Eine Nachricht kommt von Gott. Die Völker sollen zum Kampf kommen. 15. Gott macht dich klein. Die Menschen werden dich nicht achten. 16. Du bist zu stolz. Du wohnst hoch im Fels. Gott holt dich runter. 17. Edom wird ein Ort des Schreckens. Die Leute wundern sich sehr. 18. Es wird wie Sodom sein. Niemand wird dort mehr wohnen. 19. Gott kommt wie ein Löwe. Er jagt die Menschen weg. Wer ist so stark? 20. Hört den Plan von Gott für Edom. Er schleppt die Menschen weg. 21. Die Erde zittert beim Fall. Man hört das Schreien weit weg. 22. Ein Feind kommt wie ein Adler. Die starken Männer haben Angst. 23. Über Damaskus, die Städte haben Angst. Sie sind unruhig wie das Meer. 24. Damaskus hat keine Kraft mehr. Die Menschen zittern vor Angst. 25. Die schöne Stadt ist nun verlassen. Niemand wohnt mehr dort. 26. Die jungen Männer sterben auf der Straße. Alle Soldaten werden getötet. 27. Gott zündet die Mauern an. Die Paläste brennen alle ab. 28. Über Kedar und Hazor, der König von Babel besiegt sie. Gott sagt, greift an. 29. Mann nimmt ihre Zelte und Schafe weg. Überall ist große Angst. 30. Lauft schnell weg. Versteckt euch. Der König von Babel hat einen Plan. 31. Greift das Volk an. Sie haben keine Mauern und keine Tore. 32. Die Feinde nehmen ihre Tiere. Gott jagt die Menschen weg. 33. In Hazor wohnen bald wilde Tiere. Es bleibt für immer leer. 34. Gott sprach zu Jeremia über Elam. Das war unter König Zedekia. 35. Gott sagt, ich zerbreche die Waffen von Elam. Ihre Helden sind schwach. 36. Gott schickt Wind aus vier Richtungen. Die Menschen werden vertrieben. 37. Elam bekommt Angst vor den Feinden. Gott schickt das Schwert. 38. Gott stellt seinen Thron in Elam auf. Er nimmt die Könige weg. 39. Aber später bringt Gott die Gefangenen wieder zurück.